Heute ist der Beginn vom Rest deines Lebens. Spür bitte einmal tief in diesen Satz hinein. Heute ist der Beginn vom Rest deines Lebens. Du hast genau jetzt die Möglichkeit zu entscheiden, wie dieser Rest deines Lebens aussehen soll. Mach dir bewusst, was für eine unglaubliche Macht in dem liegt, wofür du dich in jedem Moment deines Lebens entscheidest und was du heute tust. Drückst du 5-mal auf die Snooze-Taste oder springst du energiegeladen aus dem Bett und fängst damit an, deine PS auf die Straße zu bringen und endlich mit der Umsetzung zu starten? Es ist einzig und allein deine persönliche Entscheidung und Verantwortung. Wenn du den Laptop aufklappst, tust du etwas für deine goldene Zukunft oder schaust du Netflix? Innere Zufriedenheit und Erfüllung ist etwas sehr Persönliches. Es hat nichts mit anderen Menschen zu tun. Es ist eine Entscheidung. Erfolgreich zu sein ist eine Entscheidung. Alles ist eine Entscheidung. Und hör bitte endlich auf, andere Menschen für dein Glück oder Unglück verantwortlich zu machen. Ist das Fahrrad verantwortlich, wenn du umfällst? Ist der Regen verantwortlich, wenn du nass wirst? Es ist deine Verantwortung. Und weißt du was? Das ist geil, weil wenn es deine Verantwortung ist, dann kannst auch nur du etwas an der Situation verändern. Überleg dir mal, wo will ich hin? Und was muss ich dafür tun? Fang an, andere Gedanken zu denken als die Menschen in deinem Umfeld, die nicht dort sind, wo du sein willst. Fang an, größer zu denken und beginne mit Neugier andere Dinge zu tun. Wenn deine Freunde am Wochenende feiern gehen, überleg dir, was du für ein Leben führen möchtest. Stell dir bitte einmal vor, du bist an einem wundervollen Ort. Du lebst dein Traumleben. Mit welchen Menschen verbringst du deine Zeit? Mit welchen Dingen verbringst du deine Zeit? Was machst du den Tag über? Was siehst du? Was riechst du? Was fühlst du? Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Hör mir bitte gut zu. Du bist der Schöpfer oder die Schöpferin deines eigenen Lebens. Du erschaffst die Vision für dein kommendes, wundervolles, goldenes Leben. Hol dir mal genau jetzt diese Vision in deinen Kopf und fühle tief hinein. Und ganz ehrlich, falls diese Vision nicht so geil ist, dass du jetzt sofort nach dem Ende dieser Audiobotschaft eine kleine Sache tust, um dieser Vision näher zu kommen, dann ist die Vision nicht groß genug. Setz dir verdammt große Ziele und gehe endlich für deine Träume los. Und wenn dir deine Träume keine Angst machen, sorry, aber dann sind sie nicht groß genug. Vielleicht gibt es Stimmen in deinem Kopf, die dir sagen, dass du irgendetwas nicht kannst. Woher kommen diese Stimmen? Sei bitte kritisch gegenüber Menschen in deinem Umfeld, die dir sagen wollen, dass du irgendetwas nicht kannst. Du kannst alles lernen und wahnsinnig viel erreichen, das möchte ich dir hiermit sagen. Alles, wirklich alles beginnt mit dem ersten kleinen Schritt. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, denn ich habe mein Leben Stück für Stück verändert. Und so ist es auch bei großen Zielen möglich. Du kannst sie erreichen. Fang endlich an, an dich zu glauben. Und schalt mal die Stimmen in deinem Kopf aus. Ich wünsche dir auf deinem Weg von Herzen wahnsinnig viel Erfolg. Vielleicht bist du jetzt so inspiriert und motiviert, dass du es schaffst, egal was um dich herum los ist. Lass dich nicht aufhalten. Mach einfach weiter, zieh dein Ding durch und du wirst dort ankommen, wo du hingehörst. Du wirst dort hinkommen, wo du hin willst. Wenn du jetzt noch Zweifel hast, dass du es vielleicht nicht alleine schaffen kannst, dann möchte ich dir sagen, dass es eine erprobte Abkürzung gibt. Lass uns telefonieren, klick dafür auf den Link und sichere dir einfach deinen kostenlosen Orientierungscall.